Ja. Es ist seit 3 Wochen immer nur das gleiche Bild. Du bist allein und willst langsam nicht mehr wissen, was die Lösung dieser Gleichung ist. Immer nur die gleiche Sicht. Uni bis um 8, danach runter in die Stadt, kurz was essen. Und die letzten paar Stunden dieser Nacht werden am Schreibtisch verbracht. Denn du musst noch was lesen und du musst noch was schreiben. Fragezeichen bringen deinen Kopf zum Beben. Was? Sie sagen fauler Student, doch ein fauler Student, der kaum noch pennt. Und die nicht mehr kann ohne ihr Koffein, will was zum Job verdienen. 1-3 muss stehen für das Praktikum bei großen Firmen. Und du willst groß rauskommen und Karriere machen, doch die Villa deiner Träume wirft aus heute ihre schweren Schatten. Komm, lass dich nicht fertig machen, ist was dein Papa dir sagt. Doch deine Family ist weit weg in einer anderen Stadt und du vermisst sie hier. Ich hab dich neulich in der Bahn gesehen, ständig mit deiner linken Hand nervös durch die Haare gehen. Augenringe schwarz, Blick aus Glas. Ich glaub, es geht dir nicht so gut, Baby. Ich hab dich neulich in der Stadt gesehen, ständig mit deiner linken Hand nervös durch die Haare gehen. Augenringe schwarz, Blick aus Glas. Du zerbrichst an diesem Druck, Baby. Und manchmal werden all die Farben grau. Dann sieht dein Blick jeden Tag ein bisschen mehr nach Panik aus. Du nimmst dir Kippen und machst das Shit raus. Kaffeepause, Frust geht auf in blassem Rauch. Und er flüstert leise, ich fang dich auf. Sieh, wie sie sitzen in der Bib und du bist eine davon. Schreib diesen Song nicht für mich, sondern dich, weil ich weiß, wie es kommt. Es wird das Einschlafen schwer, dann das Aufstehen schwer, dann das Rausgehen. Wer hat gesagt, dieser Tag wär das Aufstehen wert? Ich weiß, manche halten diesen Druck stand, doch man sieht dir deinen Frust an. Du willst frei atmen, aber hältst lieber die Luft dann. Und morgens dann beim Busfahren wünschst du, dieser Tag wäre schon wieder vorbei. Und ich bin es leid, dass dir nicht gut geht, aber dir der Mut fehlt. Doch Baby, nein, du bist nicht allein. Ich hab dich neulich in der Bahn gesehen, ständig mit deiner linken Hand nervös durch die Haare gehen. Augenringe schwarz, Blick aus Glas. Ich glaub, es geht dir nicht so gut, Baby. Ich hab dich neulich in der Stadt gesehen, ständig mit deiner linken Hand nervös durch die Haare gehen. Augenringe schwarz, Blick aus Glas. Du zerbrichst an diesem Druck, Baby. Weit entfernt von praller Sonne, Bier und einem weißen Strand. Zuckerfreies Energy stapelt sich am Schreibtischrand. Du wirst geisteskrank, bist nicht scheiß entspannt. Bilder auf dem MacBook sind in deine Augen eingebrannt. Ja, so sitzt du da, verzweifelst an den dicken Schwaden. All die Formeln auf den Seiten haben dir halt nichts zu sagen. Seit 7 Tagen fehlt dir ständig zu viel Schlaf. Das, was dir noch bleibt, sind deine Essex und der Park. Und wozu? Dein Wunsch war es, nie Kaviar zu essen. Als Partystar in Aspen, Hawaiianer mal zu treffen, nein verdammt. Dieses jahrelange Stressen liegt nicht gerade im Ermessen einer Dame hier in Hessen. Und doch lernst du diesen Kack bis zum Erbrechen. Du willst fort, weg von hier, ab in Richtung Westen. Der Schädel brummt, es geht deine Hand zu den Tabletten. Du schließt die Augen und bist auf den Straßen von Manhattan. Ich hab dich neulich in der Bahn gesehen, ständig mit deiner linken Hand nervös durch die Haare gehen. Augenringe schwarz, Blick aus Glas. Ich glaub, es geht dir nicht so gut, Baby. Sag was? Ich hab dich neulich in der Stadt gesehen, ständig mit deiner linken Hand nervös durch die Haare gehen. Augenringe schwarz, Blick aus Glas. Du zerbrichst an diesem Druck, Baby.